Okay, dann lasst uns anfangen. Ich bin total begeistert, wie viele Menschen hier sind. Schön zu der Veranstaltung den Osten rechts liegen lassen. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Wir haben ganz tolle Gäste heute eingeladen, die sehr, sehr weite Anfahrtswege auf sich genommen haben. Ich fange aber kurz an mit ein paar organisatorischen Sachen. Genau, die Veranstaltung heißt den Osten rechts liegen lassen, ist geplant als eine Diskussionsveranstaltung mit antirassistischen und antifaschistischen Perspektiven vor den Landtagswahlen im Osten. Dieses Jahr finden sowohl in Sachsen als auch in Brandenburg und in Thüringen Landtagswahlen statt. Brandenburg und Sachsen am 1. September, Thüringen dann Ende Oktober. Und wir werden da auch ein bisschen drüber sprechen, weil die große Gefahr natürlich ist, dass die AfD da sehr, sehr hohe Stimmanteile holt. Ausgerichtet wird diese Veranstaltung von dem Grundrechtekomitee, vom Antifa-AK und von der IL Köln. Und ich bin Michelle, ich arbeite beim Grundrechtekomitee, ich werde den Abend moderieren. Das Grundrechtekomitee hat seine Geschäftsstelle hier in Köln. Wir setzen uns ein für Grund- und Menschenrechte und radikale Demokratie. Verstehen uns als Teil der außerparlamentarischen Opposition und intervenieren praktisch, aber auch theoretisch in politische Debatten. Genau, jetzt stelle ich ganz kurz die Gäste vor. Ich bin total froh, dass ihr alle gekommen seid und unserer Einladung gefolgt seid. Ganz links sitzt Sarah, die aus Cottbus zu uns gekommen ist. Die ist die Pressesprecherin in Brandenburg von der Wann, wenn nicht jetzt Konzert- und Marktplatztour. Ist auch Musikerin und sehr aktiv in der Cottbuser Kulturszene. Dann haben wir Philipp. Philipp ist von Aufbruch Ost hier, studiert und wohnt in Leipzig und engagiert sich eben in dieser Initiative Aufbruch Ost für einen emanzipatorischen gesellschaftlichen Aufbruch Ostdeutschlands jenseits von Pegida, AfD etc. Rechts von mir sitzt Erik. Erik kommt aus Brandenburg an der Havel in Brandenburg. Erik ist von der Initiative Welcome United bei uns. Das ist eine offene Initiative von Personen aus sozialen, politischen und antirassistischen Netzwerken, die Vernetzungsarbeit und Community Organizing von und mit geflüchteten Menschen macht und super tolle antirassistische Paraden organisiert. Da reden wir auch gleich noch drüber. Und dann haben wir noch Sophie. Sophie ist aus Dresden angereist, ist Teil der Föderation Kritik in ACT. Genau, das sind mehrere linksradikale Gruppen, die eine verbindlichere Zusammenarbeit in Dresden untereinander genau, machen wollten. Dann sitzt er noch. Dem übergebe ich jetzt das Mikro und er macht eine kleine Einleitung. Genau, hallo, ich bin vom Antifa-AK aus Köln. Genau, wir sind Mitveranstalter hier. Den Antifa-AK gibt es bald seit 15 Jahren. Wir sind keine rein klassische Antifa-Gruppe und haben uns in den letzten Jahren an den, zum Beispiel auch an den Krisenprotesten beteiligt und sind auch lokal in Wohnraumkämpfen und Protesten gegen staatlichen und alltäglichen Rassismus involviert und außerdem bundesweit, wie auch Krieg in ACT, ums ganze Bündnis organisiert und mischen ziemlich viel mit bei der offenen Antifa-Kampagne Nationalismus ist keine Alternative. Mit dieser Kampagne organisieren wir seit 2016, wie wir mal sagen, die antifaschistische Restvernunft gegen den Rechtsruck. Unser antifaschistisches Ziel ist und war es aber nie nur die Erhaltung der bürgerlichen Demokratie mit all ihren positiven wie auch negativen Seiten, sondern immer auch natürlich als linksradikale Gruppe eine Überwindung der aktuellen Verhältnisse hin zu einer Gesellschaft, in der niemand mehr vor Armut, Krieg und patriarchaler Gewalt fliehen muss. Jetzt ganz konkret, was tun im Rechtsruck? Die Rechten wollen die anstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen als Dammbruch zur Regierungsbildung nutzen. Was dabei auf dem Spiel steht, ist gewaltig. Um die Frage zu diskutieren, haben wir Gäste geladen, die ihre gemeinsamen und unterschiedlichen Perspektiven auf eine antirassistische, antifaschistische und antikapitalistische Intervention vorstellen wollen. Und natürlich auch Ost nochmal vielleicht auch geschichtspolitische Interventionen vorstellen wollen. Jetzt könnte man fragen, was geht uns das in Köln an? Eine ganze Menge, finden wir. Ist es uns als strömungsübergreifende Linke doch nie gelungen, aufzuarbeiten, was erst nicht mit dem Zerfall des Realsozialismus in den 90ern passierte. Der Rassismus und die Neonazis im Osten, wie im Osten wie im Westen, das wirtschaftliche Zerstören des Ostens nach dem Mauerfall und heute Pegida, AfD, die rassistische Gewalt und Pogrome, mittlerweile kann man noch leider die Pogrome der letzten Jahre schon aufzählen, nicht mehr nur Rostock-Lichtenhagen, Co., Heidenau, Bautzen, Chemnitz, stellen nur die hässlichsten Auswüchse dar und lassen uns häufig ohnmächtig zurück. Wir haben begonnen, gemeinsame Antworten zu finden. Diese gemeinsamen Antworten auf den Rechtsruck lautet für uns Organisation. Das politische Konzepte und Strategien unterscheiden sich sicherlich. Trotzdem, aber gerade deswegen haben wir uns entschieden, gemeinsam am 24.08. in Dresden, eine Woche vor den Wahlen, bei einer großen und teilbar Demonstration sichtbar zu machen, was sonst nicht sichtbar ist. Das Gemeinsame und Verbindende unserem Kämpfen. Wir rufen deshalb gemeinsam mit Welcome United, dem Tribunal NSU-Komplex auflösen und uns der Nika-Kampagne zu einem großen Parade-Powerblock, heißt das, United Against Racism and Fascism, Solidarität verteidigen auf, zu dem wir alle herzlich einladen wollen. Und ihr könnt auch heute Abend dafür für den Ticket Bustickets kaufen, da vorne am Flyertisch. Genau, die kosten 15 bis 35 Euro. Genau, das war's auch von mir. Und jetzt ist es an der Zeit, dass unsere Gäste was von sich erzählen und von den Initiativen und Gruppen, von denen sie hierher gekommen sind. Und ich würde mit Sophie anfangen. Sophie ist bei Kritik in Act. Das ist eine Föderation von drei linksradikalen Gruppen in Dresden. Ich bin aufmerksam geworden auf Kritik in Act über den Text Kaltland nicht aufgeben. Der ist im Frühjahr diesen Jahres erschienen. Gibt zunächst eine Einschätzung der politischen Lage in Sachsen und macht auch Vorschläge, wie Sachsen von außen unterstützt werden kann und sagt auch, dass diese Unterstützung von außen notwendig ist, aber in Absprache eben mit den Menschen vor Ort. Der Text war für mich hat sehr viel Einfluss auf das genommen, was ich dachte, und ist auch so ein Teil der Gründe, warum wir diese Veranstaltung heute organisiert haben. Ich würde das Wort an Sophie geben und die Frage stellen, dass du uns ein bisschen was aus Dresden von Kritik in Act erzählst. Ja, erstmal hallo und vielen Dank für die Einladung. Genau, Kritik in Act ist ein Bündnis aus drei Gruppen. Wir haben uns 2015 zusammengetan, weil wir versuchen wollten, ein bisschen wegzukommen von dieser Feuerwehrpolitik, die man automatisch im Osten macht, wenn man da lebt. Wir sind drei Gruppen, eine klassische Antifa-Gruppe, die URA, die undogmatische radikale Antifa, Polar, eine Gruppe, die sich viel mit Recht auf Stadt beschäftigt hat, und ehemals AK, jetzt Basisgruppe Internationalismus, die ihrem Namen nach sich viel mit Internationalismus und Kurdistan beschäftigt. Die Idee war, so eine Art von Supergroup zu gründen, ohne aber irgendwie so einen Hegemonieanspruch zu haben und die Kräfte zu bündeln und zu überlegen, wie wir das hinkriegen, politisch sowohl reagieren zu können, aber auch weiterdenken zu können. Und deshalb war es für uns total wichtig, dieses Bündnis zu gründen und damit auch in uns Ganze und Beyond Europe einzusteigen, also gleichermaßen eine deutschland-österreichweite Vernetzung und eine europaweite Vernetzung zu unserer politischen Praxis hinzuzufügen. Ich dachte, vielleicht erzähle ich nicht so viel zu dem, was wir jetzt in den letzten Jahren alles gemacht haben, sondern konzentriere mich so ein bisschen auf das, was wir momentan tun und was vor allem auch in den nächsten Wochen, Monaten relevant für uns ist. Und zwar haben wir eigentlich drei Schwerpunkte. Der erste Schwerpunkt ist eine Vernetzung, mit der wir ungefähr vor einem Jahr angefangen haben, als wir uns überlegt haben, was drohen wird, wenn eine schwarz-braune Regierung an die Macht kommt. Wir haben versucht, eine Vernetzung aufzubauen innerhalb von Ostdeutschland, also zuerst innerhalb von Sachsen, dann sind wir immer weiter diverse andere Bundesländer gegangen und mittlerweile ist diese Struktur auch bundesweit aktiv. Das zweite große Projekt hat schon angedeutet, und zwar sind wir so ein bisschen beteiligt an der Organisation von dieser Unteilbar-Demo. Wir sind Teil von einem großen Bündnis, das machen wir sonst nicht so häufig mit Akteuren, die da vertreten sind, zusammenzukommen, also eigentlich nur, wenn wir es wirklich müssen, aber wir sind der Meinung, dass die Situation so prekär ist, dass wir sagen, keinen anderen Weg haben, obwohl für uns das natürlich ziemlich schlimm war, herauszufinden letzte Woche, dass auch die SPD da mitlaufen wird, aber das ist noch eine andere Diskussion. Viel beschäftigter, aber als mit der Organisation von der Demo selber sind wir mit dem Blog, den wir eben gemeinsam mit dem NSU-Tribunal und mit Welcome United machen. Wir sehen diesen Blog eigentlich auch als ein Zukunftsprojekt, weil wir dabei Koalitionen eingehen, von denen wir denken, dass sie auch eine Antwort auf die Frage sind, wie weiter nach der Wahl. Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit Geflüchteten zusammen, haben uns beteiligt an diversen Abschiebe- oder Anti-Abschiebe-Demos, haben versucht, Abschiebungen zu verhindern, haben auch in unseren eigenen Reihen Menschen, die geflüchtet sind, und sind auch beteiligt an der Swarming-Tour, über die Erik bestimmt gleich noch ein bisschen weiter, vielleicht ein bisschen mehr erzählen wird. Also die Idee von Welcome United, oder soll ich schon was dazu sagen, oder willst du das dann gleich machen? Ich sage ein Wort und dann geht es dir gleich weiter. Genau, also bei Welcome United tourt sozusagen durch Sachsen in verschiedene kleine ländliche Käfer und versucht, sozusagen die Leute dort zu motivieren und gleichermaßen auch zu fragen, welche Bedürfnisse die Leute vor Ort haben. Genau, und das sozusagen hat vor, glaube ich, einer Woche begonnen und läuft sozusagen bis zur Demo und auch über die Demo hinweg. Wichtig für uns ist bei der Beteiligung an dieser Demo, dass wir ganz klar machen, was vielleicht andere Akteurinnen da nicht sagen werden, nämlich dass das, was da droht, klar benannt werden muss, und zwar mit dem Begriff, vor dem sich eben viele scheuen, nämlich mit dem Begriff des Faschismus. Weil das, was wir da in Dresden sehen, auf der Straße, in den Institutionen, das ist eine Auslese, die sich nicht unterscheidet von anderen Faschismen der Geschichte. Und wir sind der Meinung, es ist fatal, diesen Begriff nicht zu benutzen. Und genau den werden wir auch bei diesem Blog ganz stark machen. Und wir hoffen, dass wir, sagen euch und auch viele andere, motivieren können, mit uns in diesem Antifa-Antira-Blog zu laufen und dadurch vielleicht auch die zugespitzteste Perspektive und vielleicht auch die politischste Perspektive auf dieser Demo repräsentieren. Genau, und das dritte Großprojekt, da habe ich hier auch so ein paar, also ein bisschen Material mitgebracht, heißt Wir streiken. Wir haben ziemlich lang überlegt, was machen wir in dieser Woche, in der die AfD und die CDU möglicherweise Koalitionsverhandlungen beginnen könnten, und haben uns entschieden, zu streiken. Und zwar soll das kein gewöhnlicher Arbeitsstreik werden, sondern politischer Streik. Wir haben vor, glaube ich, 2 Monaten eine Internetseite aufgesetzt und verschiedene Streikcafés organisiert, zuerst in Dresden, dann ist das sozusagen automatisch nach Leipzig übergeschwappt. Und immer mehr Leute fangen an, das war auch die Idee, selbstständig Streikcafés zu gründen. Bei diesen Streikcafés wird vor allem darüber gesprochen, wie man streiken kann. Und wir sagen, streiken bedeutet eben nicht nur, nicht zu arbeiten an diesem Tag. Streiken bedeutet zum Beispiel auch, nicht ans Telefon zu gehen, nicht zum Bäcker zu gehen. Streiken bedeutet vor allem auch, zusammenzukommen, sich zu treffen, vielleicht sogar auf öffentlichen Plätzen und zu zeigen, dass wir sozusagen gemeinsam stark uns gegen diesen Rechtsruck stellen und dass wir vor allem nicht wollen, dass diese Koalition stattfindet, auch wenn wir natürlich keine Gruppe sind, die sich in parteipolitische Fragen einmischt, ist klar, dass eine braun-schwarze Regierung das Schlimmste ist, was überhaupt passieren kann. Genau, und dieses Wir streiken sollte natürlich vor Ort in Sachsen stattfinden, aber gleichermaßen verstehen wir dieses oder diese Praxis auch als eine, die natürlich auch in andere Bundesländer überschwappen kann oder zumindest auch eine gewisse Aufmerksamkeit dort kriegen kann, weil vielleicht reden wir später auch nochmal über diesen Kaltland-Text. Ich weiß nicht, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Weil für uns ist, oder wir haben diesen Text geschrieben, der ganz klaren Motivation, dass wir in einer Lage sind, wo wir definitiv Unterstützung brauchen aus anderen Bundesländern. Und diese Unterstützung, die muss auf ganz verschiedenen Ebenen stattfinden. Und eine Ebene, die wir in Sachsen oder mit der wir in Sachsen immer ein Problem haben, ist die der Öffentlichkeit. Es gibt keine Zeitungen in Sachsen, die über das schreiben, was wir tun. Es gibt viel zu viel konservative Zeitungen, die einfach sich dafür nicht interessieren und die vielleicht aus Prinzip auch nicht darüber schreiben. Und selten berichten bundesweite linke Zeitungen darüber. Deswegen sind wir sehr stark darauf angewiesen, dass sagen alle ihren Twitter und Social Media und alle anderen möglichen Medien sagen aktivieren und sichtbar machen, was wir da an diesen Tagen tun werden. Also wir rufen sozusagen diesen Streik für den Tag X aus und der kann oder wird vermutlich dann auch noch ein bisschen länger dauern. Danke, Sophie. Dann Erik, Welcome United, ein antirassistisches Netzwerk, sehr bekannt und sichtbar geworden durch die Paraden in Berlin und Hamburg. Gerade letztes Jahr sind in Hamburg 35.000 Menschen auf die Straße gegangen bei einer dezidiert antirassistischen Parade. Das war phänomenal. Was gar nicht so bekannt ist, oder weniger offensichtlich vielleicht, ist das Konzept des Swarming. Genau, was macht Willkommen United? Warum werden diese Paraden veranstaltet und was ist das Swarming? Ich bin Erik Noel. Und, wie Sie haben gehört, meine Deutsch ist noch nicht so klar. Ich muss also einfach probieren. Ich komme aus Brandenburg an der Havel. Ist ein Staat, nicht so weit von Berlin. Und da vor zwei Jahren habe ich die Abschiebung bekommen und in der Straße habe ich jemanden kennengelernt und der Mann hat mir gesagt, existiert in Berlin eine Gruppe, die heißt Community Berlin unter Welcome United. Und habe ich gefragt, was Welcome United ist. Und niemand hat mir erzählt, habe ich nur das, also rein, ich war direkt rein und habe ich alles da gesehen. Ich war eine Gruppe von Menschen, nette Menschen, wir wollen zusammen sein über das Problem, das die Ausländer in Deutschland haben. In Ostdeutschland geht so viel ganz, also Rassismus und Faschismus, was schlimm ist. Und habe ich das Gefühl, ich bin ein von den Ausländern und das ist wie mein Krieg. Und ich bin ganz aktiv in der Gruppe, habe ich ganz viel mit den anderen gemacht. Wir waren zum Beispiel vor 2 Jahren in Berlin vor der Parade, war ganz cool. Wir haben also also zusammen gekämpft. Und ja, genau. Dann letztes Jahr war auch in Hamburg, war über 30.000 Menschen, wir waren zusammen für Demonstration und war richtig ganz toll, weil nachdem habe ich ganz viele Leute interessiert ihm über was politisch. Und die Situation von den Ausländern in Ost ist noch schlimm. Das war, Welcome United hat was organisiert über Brandenburg, Berlin. In Berlin, die Gruppe von Berlin hat, also die Dörfer, die nicht weg weiter von Berlin besucht und hat da die kleine Gruppe gebaut. Und jetzt, wir sind über 100 Menschen, wir interessiert über Politik. Und also ich weiß nicht, wie darf ich machen, aber ich will in Englisch probieren. Das ist besser für mich. Sorry, ist ein bisschen schwer. Seit 2 Jahren bin ich hier und ich lerne noch Deutsch. Ist noch nicht klar. Ich will in Englisch probieren. Vielleicht jemand, also mir helfen, ja? Soll ich übersetzen oder ist Englisch okay? Okay. Ist okay, ja? Nicht schnell. Nicht schnell, thank you. So, it's better now. Yeah, Welcome United is a group in Berlin. We'll try to... It's a group, but in Berlin, it's another group we call Community Berlin. This is unter Welcome United. We are fighting against racism and fascism. Then we want to break this barrier with front of us now. And I invite a lot of people, I invite everybody to get it in his mind. This concerns everyone. That is our fight. For our fight, all of us, because I hear that in West Germany it's better, people are really open with, I see it here. Right now, that's my second time in Köln. I saw people are really open, people are really friends. Then, I like to be here. That's the first thing I will say. And there in us, it's so difficult, so hard to be free. It's too hard. When you have another color, it's become like impossible. Is unthinkable what happened there. That's why Welcome United try to organize every time like meeting, like coming join people who is living in Heim, von Heim. They try to give openness with people. We are planning to now to 24 August next month in Dresden to organize this big demonstration. We are inviting people to be there, try to fight against this racism and this Nazis, this politic, this I don't want to say, I want to be like concrete. I want to go directly in my point. I want to say we need to be solidaire. We need to be to use solidarity. That is it's our first word. Solidarity is Solidarität. Sorry, I can't really call it in Germany. And we have to be solidaire. That's what I can say. Because when I am here, I saw you are there. It's like we are friends. We are family. I need to say that because nobody here in this head is Auslander or is refugees. Everyone is a human being. We need to be like one. We need this solidarity. We need to get down. We need to support. We need support. That's my calling now. I don't want to go explain whatever. I just want to say, Welcome United is the group who try to make people together. That is my point. I don't want to go explain more. Whatever. Thank you. Sorry. Philipp. Philipp ist hier für die emanzipatorische Initiative Aufbruch Ost, die jenseits von Pegida, AfD und Co. Eben für einen Aufbruch Ost sich einsetzt, sich auseinandersetzt auch mit den Wendejahren und den Umbruchserfahrungen 89 und 90, unter anderem fordert, die Treuhand neu aufzuarbeiten. Und meine Frage an dich, Philipp, ist, was macht Aufbruch Ost? Wie soll dieser Aufbruch aussehen und was sind eure Themen? Ja, genau. Also ich bin Philipp von der Initiative Aufbruch Ost aus Leipzig. Wir sind eine relativ junge Initiative noch, haben uns im September 2018 zusammengefunden in Leipzig, um, wie gesagt, für einen gesellschaftlich-emanzipatorischen Aufbruch in Ostdeutschland zu kämpfen oder zu streiten. Und genau, unserer Meinung nach reicht es sozusagen auch nicht mehr, allein diese Abwehrkämpfe sozusagen zu führen. Es reicht auch sozusagen nicht mehr allein, nur Symptome zu bekämpfen, wie die AfD sozusagen, und sich an diesen abzuarbeiten, sondern es lohnt sich sozusagen viel mehr, nochmal Ursachen in den Blick zu nehmen, einer Rechtsentwicklung und auch Potenziale zu suchen, um dann sozusagen die Strategien zu wählen, um einen Rechtsruck sozusagen zu verhindern. Und dabei sehen wir natürlich sozusagen, dass der Rechtsruck derzeit ein globales Phänomen ist, wenn man sich verschiedene andere Länder anguckt, wie auch Brasilien und so weiter. Wir sehen aber sozusagen, dass es auch auf jeden Fall ein ostdeutsches Spezifikum gibt und dass die AfD im Osten prozentual doppelt so gut abschneidet wie im Westen, und stellen uns daher sozusagen die Frage, was ist im Osten anders als im Westen und warum ist die AfD dort so erfolgreich? Zugleich versuchen wir sozusagen durch einen Geschichtszugang, indem wir nochmal einen Rückblick wagen auf DDR, Wende und Nachwendezeit, insbesondere die Umbruchserfahrungen 89-90, die wir uns angucken, Erklärungen sozusagen dafür zu finden, was gerade im Osten passiert. Genau. Und die Frage, was wir machen. Was so eure Themen sind. Ja, und ein ganz zentrales Thema ist dabei eben für uns die Treuhand. und die soziale und ökonomische Lage in Ostdeutschland im Zuge der Wiedervereinigung, wo 8000 volkseigene Betriebe im Osten abgewickelt wurden und infolgedessen über 3 Millionen Menschen sozusagen ihre Arbeit damals verloren haben und sozusagen einen krassen neoliberalen Kahlschlag im Osten gab und der vollzog sich ja dann auch noch oder wurde verschärft dann auch später noch durch Hartz IV und so weiter, was auch im Osten in besonderem Maße eingeschlagen hat und sozusagen diese soziale Frage und Ostdeutschland spielen sozusagen für uns eine sehr, sehr große Rolle und wir versuchen darüber, dass wir eine Aufarbeitung der Treuhand fordern, halt viel auch mit den Leuten auf der Straße ins Gespräch zu kommen, wenn wir auf Marktplätzen stehen und so weiter und sozusagen diese Treuhandwunde beispielsweise zu heilen oder daran zu arbeiten und uns für eine politische Aufarbeitung einzusetzen und versuchen dabei natürlich auch so diese neoliberale und marktradikale Privatisierungspolitik, die es sozusagen damals gab, auch in die heutige Zeit sozusagen zu übertragen, um wenn wir sozusagen viel mit Ostdeutschen auf der Straße im Gespräch sind, zum Beispiel auch das Thema Griechenland aufzuwerfen, wo ja ebenfalls ein Ausverkauf stattfand, als Fraport irgendwie 14 Flughäfen auf einmal aufgekauft hat und sozusagen da auch die Frage zu stellen, warum die Ostdeutschen zum Beispiel mit den Griechen nicht so richtig solidarisch sind und sich sozusagen von der AfD da so ansprechen lassen und so weiter. Und zugleich beschäftigen wir uns aber auch mit Fragen des Rassismus und wie sozusagen Rassismus in der DDR stattfand und welche rassistischen Kontinuitäten es gab und fragen uns aber vor allem sozusagen unter welchen gesellschaftlich strukturellen Bedingungen sozusagen Rassismus besonders gedeihen kann und glauben sozusagen, dass da die 90er Jahre im Osten sozusagen sich näher anzugucken sind, wenn man das Erstarken der Rechten im Osten verstehen will. Außerdem finden wir sozusagen spannend diese Umbruchserfahrungen, also dass Ostdeutsche sozusagen zwei verschiedene politische Systeme erlebt haben, also die DDR und die Bundesrepublik der letzten 30 Jahre und versuchen, genau, also darüber auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, über diese Umbruchserfahrung und was das sozusagen mit ihnen gemacht hat. Wenn man sich das so historisch anguckt, ist das ja ein relativ gravierender Einschnitt im Osten, Einschnitt gewesen, wo dann irgendwie die Selbstmordrate steigt, die Geburtenrate krass fällt, viele Leute sozusagen arbeitslos werden, es gibt biografische Brüche, für viele Leute ändert sich sozusagen alles von heute auf morgen, währenddessen sich im also woanders sozusagen nur die Postleitzahl ändert und so weiter. Und dafür gab es sozusagen nie so richtig, glaube ich, einen Blick. Und den wollen wir sozusagen wagen, auch aus einer linken Perspektive. Und glauben sozusagen, dass jetzt die Zeit ist, sozusagen zum 30-jährigen Jubiläum von 1989 in diesem Jahr, im Jahr 2019 und vor diesen 3 anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland, für einen Aufbruch Ost zu streiten, Themen freizulegen, neue Schwerpunkte zu setzen und so der AfD im Osten das Wasser abzugraben. Und was unsere derzeitige politische Praxis betrifft, ist es so, dass wir auch diese Konzerttour Wann, wenn nicht jetzt unterstützen und derzeit ganz, ganz viel auf Marktplätzen in Sachsen unterwegs sind und da sozusagen mit einer Wanderausstellung zu den historischen Themen unterwegs sind und uns sozusagen für ostdeutsche Interessen sozusagen stark machen, da wo wir der Meinung sind, sozusagen, da gibt es großen Nachholbedarf, auch das ist jetzt bei geringeren Löhnen oder Renten oder bei zu wenig ostdeutschen Führungspositionen und vielen anderen Sachen sozusagen und zugleich aber halt auch bei diesen Gesprächen sozusagen darauf achten, dass wir sozusagen mit antirassistischen Argumentationsstrategien und so weiter eben für eine solidarische Gesellschaft mit den Leuten streiten und sozusagen auch an emanzipatorische Potenziale im Osten anknüpfen, die unserer Meinung nach auch viel zu wenig gesehen werden, denn der Osten ist nicht einfach nur braun und schon immer irgendwie schwierig gewesen, sondern im Osten gab es auch ja, schon tolle Bewegungen und tolle Streiks und gerade in den 90ern und auch die Montagsdemonstrationen gegen Hartz IV und so weiter. Und wir glauben sozusagen, daran lässt sich auch anknüpfen, genauso wie im Jahr 1989, wo der unabhängige Frauenverband eine feministische Politik gefahren hat, die Umweltbibliothek Klimathemen aufgerufen hat und verschiedenste Foren sozusagen, basisdemokratische Projekte am runden Tisch und so weiter ausprobiert haben, sozusagen Möglichkeiten, wie man zusammen Politik machen kann und so weiter. Diese Sachen waren alle sozusagen unteilbar miteinander verbunden und wir glauben, daran lohnt es sich sozusagen anzuknüpfen. Sarah ist Musikerin, Theaterpädagogin, Medienmacherin, organisiert offene Bühnen in der Cottbuser Kulturszene und ist heute hier als Pressesprecherin der Wann, wenn nicht jetzt Tour, die ja auch gerade schon mal gefallen ist, für Brandenburg. Und meine Frage wäre, wie bist du dazu gekommen, neben all der anderen Tätigkeiten, die du so machst, jetzt die Pressesprecherin von Wann, wenn nicht jetzt zu sein? Und warum ist es wichtig für dich, damit zu machen? Und was ist Wann, wenn nicht jetzt überhaupt? Hallo, vielen Dank für die Einladung nochmal und ich freue mich aus ganz vielen Gründen sehr, hier sein zu dürfen und vor allem hier auch mit den Personen, die hier sitzen zu dürfen, weil mir sind gerade so viele Querverbindungen auch zu Wann, wenn ich jetzt schon so aufgegangen, komme ich gleich dazu. Ich erzähle vielleicht erst mal, was es eigentlich ist. Gefallen ist es jetzt gerade schon mal namentlich zweimal. Wann, wenn ich jetzt, ist einerseits eine Konzert- und Marktplatztour. Wir haben den Sommer der Solidarität ausgerufen. Am 20. Juli war der erste Tourstopp in Zwickau, auch mit Aufbruch Ost. Die Podiumsdiskussion war, glaube ich, auch mitgestaltet teilweise von euch. Und Wann, wenn nicht jetzt, ist so ein bisschen entstanden aus der Reflexion über das Wir sind mehr Konzert in Chemnitz. Und also gerade in Ostdeutschland oder in den kleineren Orten in Ostdeutschland ist es eben nicht so, dass wir mehr sind, wir, die wir emanzipatorische Arbeit machen. Wir sind aber auch da. Und deswegen ist ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, von Wann, wenn nicht jetzt, sich zu vernetzen. Also die Aktiven, die Leute, die jetzt schon und schon längst emanzipatorische Arbeit machen, gerade auch in den kleinen Orten, bin dann zu vernetzen, sichtbar zu machen, die Arbeit, die schon getan wird und vor allem auch neue Bündnisse eben zu knüpfen, gerade für die Zeit nach den Landtagswahlen. Und ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass hier auch eine Person ist, die oder dass das auch Verbindungen sind zu Nika hier, weil zum Beispiel bei unserem Tourstopp am 3.8., da gibt es einen Workshop eben auch von Nika. Also so verknüpft sich das irgendwie alles. We Come United ist ja auch mit dabei, bei Wann, wenn ich jetzt, auch Bruch Ost. Und ich finde, da wird was sichtbar, um jetzt auch auf die Frage zurückzukommen, warum mache ich das eigentlich? Ich oute mich auch gleich mal. Ich bin eigentlich nicht aus Cottbus, ich bin eigentlich Schwäbin, ich bin auch westsozialisiert und lebe noch nicht so lange in Cottbus, ich glaube seit September 2017. Und seitdem ich da lebe, wird mir meine Westsozialisation erst so richtig bewusst. Und ich habe das Gefühl, viele Blicke, jetzt gerade auch, sind wir auch irgendwie, also ziemlich im Westen auch in Köln, unsere Blicke auf die ehemalige DDR und auch auf Ostdeutschland sind verschleiert und wir tragen Brillen, von denen wir gar nicht wissen, dass es sie gibt. Wenn wir aber uns dem Ist-Zustand und dem, was auf uns zukommt, entgegenstellen wollen, gemeinsam müssen wir hinsehen, dann müssen wir analysieren und Wann, wenn nicht jetzt, ist, finde ich, ein Ort, wo wir das miteinander tun können und vor allem, wo wir auch miteinander eigentlich schon direkt spüren können, was ist das eigentlich, diese offene Gesellschaft? Wie kann das sein, wenn wir miteinander leben, wo Platz ist, verschiedene Lebensentwürfe, wo wir alle irgendwie frei miteinander leben können? Und als ich gehört habe, also von den Leuten, die mit denen ich kulturschaffend tätig bin, in Cottbus oder auch politisch unterwegs bin, dass es das gibt, diese Konzert- und Marktplatztour, war das für mich sofort klar, okay, das ist genau das, worum es eigentlich jetzt gerade geht, uns zu vernetzen, uns geilen Scheiß miteinander auszudenken und ihn gleich zusammen zu machen. Und ja, ich könnte jetzt nicht ganz viel erzählen, aber ich glaube, das trifft es eigentlich ziemlich. euch allen. Jetzt haben wir ungefähr einen Einblick, was ihr so alle tut oder vielleicht einen Teil von dem, was ihr tut. Und unsere erste Frage, die wir euch gerne allen vier stellen würden, ist eine Einordnung der aktuellen Lage. Also wir haben es vorhin kurz angesprochen, es stehen Landtagswahlen an. Wir machen nicht von ungefähr diese Veranstaltung auch jetzt im Vorfeld davon, weil da natürlich schon irgendwie auch eine gewisse Angst mitschwingt oder wir alle, also ich glaube, viele im Raum wissen, wie hoch die Zustimmungswerte für die AfD in den ostdeutschen Bundesländern sind. Da muss man auch dazu sagen, dass die CDU nicht unbedingt sehr viel besser ist, erst recht nicht in Sachsen. Genau. Und meine Frage an euch wäre, wie ordnet ihr die aktuelle Lage ein? So wie ist euer Blick auf diese kommenden Landtagswahlen? Sind die relevant für eure Arbeit oder nicht? Genau. Und habt ihr vielleicht auch, also kennt ihr Gründe für die hohe Zustimmung oder den Erfolg der rechten Ideologien im Osten Deutschlands? Magst du anfangen, Anne? Dankeschön, nochmal. Ja, klar, mag ich. Last 2 years, it was really hard to plan our fight. It was hard because we didn't have everything, all material that we needed. For example, 2 years ago in Berlin, I organized in Brandenburg 75 people supposed to come in a demo, but it was not transport, and it was so hard. Then in Auslander side, people are interested. They want to do it. They want to come and join us to continue this fight, but it's also hard because they don't have possibility to move, possibility to do anything. It's like close. Everything's all doors are really close. And Welcome United planning something in Berlin. We have quiz canteen there. We organize every Tuesday, like cooking, and this is like our reference point. Then a lot of people come in and try to be together. And after last year in Hamburg, we meet also this problem to come back. It was in Hamburg. It was so hard also to come back because a lot of refugees who was there didn't find possibility like transport to go back. It was hard, but we always try to find possibility. We always try to fight a possibility to resolve all those problems. Especially for me, I'm not tired, but I'm going to be tired because lot of work, and I give my time to fight against racism. I give my life to fight against racism because I live every day in Brandenburg, racism, and that is so hard to live with because you can't be free, you can't move easily, you can't really think about future. You don't have like doors was open for you, and it was like a good opportunity to be here because I said I need to talk with like a lot of people. I need to get people attention. And I'm going to take your attention now to ask you to be like really united, like I started to be like really united to feel also this another people problem. I don't know if I'm going to answer your own question, but I have a lot of things in my mind, in my head. I'm going to speak about what I'm feeling. And I play rugby. I work Freya Villiga jeans. I am doing what political, and I try always to integrate myself. After Libya, because I was there for some years, from 3 years since after kidnapping and whatever, prison and whatever. I reach here in Germany, I think, okay, I will be free. It's a free land, Germany. Europe is a free continent. But Italy, I was also arrested by police because I was captain of the boat. I said, Europe start also difficult. It was okay. After 4 months, I was in court, out. They say, okay, you are free because I showed them some, I give them my history why I drive the boat and also I give them the reason and they give me freedom. And outside, it was cold period in December and New Europe, I just was in Europe. I don't know where to go because they give me 7 days to leave Italy, for example. And yeah, I fight, I did everything. I reached Germany. I say, wow, Germany, wow. I am Germany. Germany is the free, the most beautiful land in the world. And then after 2 months, I receive letter that you have to leave. Why I give this history? I give this history just to get your attention, like I said before. A lot of people who are here, a lot of refugees who are in Germany, have like not the same history, but have maybe more or have history. They are here just to be free. And it's hard to get the freedom. In like now, I was talking with someone outside and I say, how possible to come live in Cologne? Because since I'm in Cologne, everyone like open hand, everyone like want to listen to me. I never see it before on somewhere. Then Welcome United organized this meeting every Tuesday and Friday, Berlin side, just to make people know, to take people attention, the citizen, and try to make people together, really together, because we are lot of different land and like Italian, you can see everyone in Welcome United. That's why they say United. And yeah, I have lot of ideas going. Yeah, just know that it's not easy. We need to be one, to be united. We need to come on. To fight it together. That is just one, and then say, excuse me if I maybe didn't go direct in the point that you asked me. I say my mind, I say myself, I will just try to keep people attention, make them really understand what, because we're gonna talk, and people don't really feel it, what is going on what happened. It's not only with me or with Black, or it's all people who are looking like Auslander, like refugees, we are looking. But for me, my point is no one is illegal. That's my point. I'm gonna shoot that. Ja, vielleicht ist für euch zuerst mal interessant zu fahren, was die letzten Hochrechnungen über die sozusagen Prozentzahlen der jeweiligen Parteien sagen. Also die letzte von vor 2 Wochen sagt, dass die CDU in Sachsen 26% kriegen wird und die AfD ebenfalls 26%, die Linke 15%, die SPD 9% und die FDP 5%. Ob eine Koalition stattfindet, steht natürlich in den Sternen. Es gibt mehr Verhandlungen sozusagen hinter den Türen, als das vielleicht an die Presse gerät. Dennoch können wir sozusagen noch nicht genau sagen, was da passieren wird. Aber wir sagen auf jeden Fall, wir müssen uns auf jeden Fall vorbereiten, falls das passieren sollte. Weil die linke Szene, linke Politik, antifaschistische und antirassistische Politik in Dresden und in Sachsen wird schon seit jeher kriminalisiert. Das wird sich aber natürlich noch wahnsinnig verschärfen durch so eine Regierung, und das wird sich vielleicht auch verschärfen, wenn die AfD die stärkste Oppositionspartei ist, weil die CDU-Regierung der letzten 30 Jahre hat eigentlich genau das getan. Dennoch kündigt die AfD schon seit einiger Zeit an, was sie zum Beispiel als allererstes tun wird. Und das wird auf jeden Fall das Schneiden oder das Einschneiden von Geldern sein, also diverse Initiativen, die natürlich sehr relevant sind, sei es die Opferberatung für Opfer rechter Gewalt, sei es der Flüchtlingsrat, der sogenannte Ausländerrat, so heißt das in Dresden, aber auch andere soziale Beratungsstellen zum Beispiel werden einfach nicht mehr so viel Geld kriegen, wie sie das momentan haben und sozusagen können natürlich dann auch nicht mehr aktiv so weiterarbeiten. Das sind sozusagen so vielleicht so ganz praktische Entwicklungen, mit denen wir auf jeden Fall rechnen. Aber ich glaube, für uns ist immer wichtig zu sagen, dass sozusagen die Veränderung auch eine ist, die viel mit einer Stimmung zu tun hat. Sei es die Stimmung auf der Straße durch einen ansteigenden Rassismus, überhaupt durch eine ansteigende Ausgrenzung von Menschen, die nicht in das Weltbild der Rechten passen. Dazu gehören ja auch noch ganz viele andere Menschen. Dazu gehören zum Beispiel Homosexuelle, dazu gehören überhaupt Frauen, dazu gehören diverse Menschen mit Migrationshintergrund. Und gleichermaßen versucht die AfD seit einiger Zeit zum Beispiel auch die Kulturpolitik für sich zu beanspruchen. Also es gab diese bekannte Rede von Höcke in Dresden, der ganz klar gemacht hat, was er von Erinnerungspolitik zum Beispiel hält. Und in Dresden, das wisst ihr, gibt es ja eh schon einen sehr problematischen Erinnerungs- und Gedenkdiskurs, der sich dadurch natürlich nochmal extrem verschieben wird. Also bei der Frage, was für eine Bedeutung überhaupt für die deutsche Geschichte und vielleicht auch für die Ostgeschichte der Holocaust hat. Sie haben zum Beispiel auch schon angekündigt, das haben sie auch in anderen Bundesländern getan, dass sie Einfluss nehmen werden auf Kulturinstitutionen, zum Beispiel, wenn es um die Programme geht. Also es gab schon direkte Angriffe auf das Festspielhaus Hellerau. Das ist eine Institution für zeitgenössischen Tanz und Performance. Da haben sie schon ganz klar gesagt, okay, euer Ensemble kriegt ihr nicht mehr bezahlt und überhaupt, wie viel verdient ihr eigentlich und wie viele Staatsangehörigkeiten haben eigentlich die Menschen, die auf euren Bühnen auftreten. Also es ist ähnlich, wie das ja auch in Baden-Württemberg jetzt der Fall war. Und was vielleicht auch nochmal eine Entwicklung ist, die man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass in Dresden oder in Sachsen gibt es nicht so wirklich eine richtige Zivilgesellschaft. So sagen es zum Beispiel meine Genossinnen immer. Am Anfang dachte ich, das kann man doch so nicht sagen, aber es stimmt. Und diese kritische Zivilgesellschaft, die fehlt und die wird natürlich immer noch weniger werden. Also die ist nicht da, zum Beispiel bei einem Nazi-Aufmarsch. Das ist nicht so wie in Westdeutschland, wo dann plötzlich zigtausend Leute irgendwie zusammenkommen, sondern die sind überhaupt nicht da. Und dadurch wird sozusagen auch jede Form von Protest unterdrückt und zwar über so eine ganz bestimmte Argumentationslinie, die, glaube ich, ziemlich viel mit der DDR zu tun hat, nämlich sobald man sozusagen in Dresden Proteste auslöst, wird einem immer vorgeworfen, dass man, Zitat, Gesinnungsschnüffelei betreiben würde. Das ist so ein Begriff, ich konnte den am Anfang überhaupt nicht einordnen und habe mir sagen lassen, dass das schon was damit zu tun hat, dass sozusagen aus der DDR so eine zwanghafte Verteidigung der Meinungsfreiheit hervorgekommen ist. Und unter Meinungsfreiheit fällt in Sachsen auch Rassismus. Und das wird sich natürlich nochmal wahnsinnig verstärken. Und das ist einfach in anderen Bundesländern, glaube ich, nicht so. So, da wird das einfach nicht toleriert und in Sachsen wird das toleriert und das ist sozusagen sagbar, das passiert auf der Straße, das passiert in der Sprache und ja, genau, und ich sollte auch noch was zu den Gründen sagen, wieso das in Sachsen so extrem ist. Ja, ich glaube, viele Argumente überschneiden sich mit dem, was Aufbruch Ost da auch so in den letzten Wochen von sich gegeben hat, deswegen werde ich jetzt nicht alles aufzählen. Also ich glaube, ein zentrales Problem oder einer der vielleicht Gründe, wieso die Rechten so viel stärker sind in Ostdeutschland, ist definitiv die CDU-Regierung, die da ja seit 30 Jahren am Werk ist und die eine ziemlich lange Zeit eigentlich Staatspartei war und die schon sehr früh unter Kurt Biedenkopf klar gemacht hat, so wie die CSU das in Bayern tut, dass eigentlich nichts rechts neben der CDU stehen darf. Deswegen hat man sozusagen toleriert, dass da Menschen Teil dieser Partei werden, die, wie wir heute sagen würden, eigentlich total auf der rechten Seite stehen. Und gleichermaßen hat Biedenkopf, und das hat er auch vor ein paar Jahren, als Pegida aufkam, gesagt, dass die Sachsen angeblich immun gegen Rechte wären, dass das eigentlich da nicht gibt. Und das ist eine Parteilinie, die von der jetzigen CDU auch immer wieder fortgeführt wird. Ich kann mich sehr gut erinnern, als ich zum ersten Mal so eine Pegida-Demonstration gesehen habe. Die haben ja Ende 2014 angefangen und waren super schnell bei 15.000 Leuten. Und ich stand daneben und dachte wirklich, also ich hatte Angst und das sah aus wie eine richtig schlimme Nazi-Demonstration. Und was passiert in der Presse Und von sagen, staatlicher Perspektive wird über Menschen gesprochen, die Angst haben. Oder über Menschen gesprochen, die irgendwie besorgt sind. Und über Menschen gesprochen, die einen hohen Bildungsgrad haben zum Beispiel. Und ich habe mich nur gefragt, wie kann das sein? Also wie könnt ihr das nur so verblenden? Wieso seht ihr das nicht? Und genau das war aber natürlich das Problem. Die CDU hat zu keinem Zeitpunkt sagen, das Aufbäumen dieser rechten Bewegung oder unterbunden. Die hat nicht mal Anstalten gemacht, sondern sie hat das von vornherein einfach toleriert und hat gesagt, das ist eben Teil einer Demokratie, das ist Teil von Meinungsfreiheit, das muss eine Demokratie aushalten und das sind im Endeffekt Menschen, die leben in sozial prekären Umständen und das ist deshalb auch irgendwie auch okay, wenn die mal protestieren. Genau. Und vielleicht auch nochmal so, oder dazu kommt noch eine Sache, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein Argument ist, was bei Aufbruch Ost nicht vorkommt, ist, dass, das wusste ich auch lange nicht, Anfang der 90er Jahre wurde ein Institut in Dresden gegründet, das Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung. Sozusagen, es war ein Staatsauftrag, dieses Institut zu gründen. Das Institut behandelt die beiden Diktaturen, Zitat, sozusagen der deutschen Geschichte eigentlich gleichwertig. Also auf der einen Seite steht der Kommunismus, auf der anderen Seite steht der Nationalsozialismus. Das hat dazu geführt, dass sich in Sachsen sehr schnell eine neue Forschungsebene herausgebildet hat, die sich sozusagen als Extremismustheorie bezeichnet und die alles, was irgendwas mit links zu tun hat und alles, was irgendwas mit rechts zu tun hat, über einen Kamm schert und gleichermaßen auch einen total extremen Antikommunismus hervorgebracht hat. Das bedeutet, alles, was irgendwie links ist, wird sofort sozusagen vom Tisch gekehrt und das auch durch die Mitte der Gesellschaft. Und das unterscheidet, glaube ich, auch Sachsen von anderen Bundesländern oder von anderen Regionen in Deutschland, wo sozusagen andere Parteien stärker sind. Also die Grüne zum Beispiel ist ja in Sachsen so ein bisschen besser geworden, hat natürlich in einzelnen Städten, also in den Großstädten zugewonnen, aber auf dem Land jetzt nicht wirklich. Und ich finde, das zeigt zum Beispiel genau in so einer Politik. Genau, und was man natürlich auch sozusagen aus antifaschistischer Perspektive nicht außen vor lassen darf in der Erzählung der Gründe, ist die enge Zusammenarbeit der CDU und der AfD und der CDU und Neonazi-Strukturen. Ich finde, das beste Beispiel und eines der schlimmsten Beispiele ist ein Vorfall, der im Mai 2016 stattgefunden hat, als ein irakischer Geflüchteter in Streit geraten ist in einem Supermarkt und danach mit Kabelbindern an einen Baum gefesselt wurde, erinnert euch vielleicht. Und später hat sich herausgestellt, dass einer der Beteiligten ein CDU-Gemeinderat war. Und davon gibt es einfach unzählige Geschichten. Also das heißt, die Trennlinie zwischen so einer Straßen-Neonazi-Bürgerwehr und der Partei CDU, die ist eigentlich in vielen Teilen überhaupt nicht mehr da. Ich möchte nicht so bei Prognosen und Zahlen spielen, so viel mitmachen, weil ich glaube, es ist sozusagen schwer zu sagen, weil bestimmte Faktoren sozusagen auch noch nicht ganz absehbar sind, ne? Wie viel, welche Chancen sozusagen die AfD hat und mit Direktmandaten und das sind alles viel so Zahlenspiele. Ich möchte auf eine andere Gefahr nochmal hinweisen, die ich sozusagen sehe, und zwar ist es erstmal sozusagen eine Tatsache, dass sich 47% der Ostdeutschen explizit mit dem ehemaligen Staatsgebiet sozusagen der DDR identifizieren sozusagen, also die sich sozusagen auch ganz klar sozusagen als Ostdeutsch sehen und dass dieses Spektrum sozusagen vor allem ansprechbar ist für Linke und AfD im Osten sozusagen dieses Milieu und das ist sozusagen größer als die 44%, die sich in erster Linie als Deutsche, also als Gesamtdeutsche sozusagen identifizieren. Und demzufolge gibt es meiner Meinung nach auf jeden Fall so einen Kampf sozusagen auch um die ostdeutsche Seele gerade oder so einen Wettstreit ein Stück weit und diese Ostthemen werden sozusagen bespielt und ich glaube, wenn wir sie nicht von links bespielen sozusagen, dann überlassen wir auch den Rechten das Feld. Wie das aussieht, wenn die Rechten sozusagen dieses Feld bespielen, kann man derzeit im Wahlkampf schon relativ gut sehen. Wenn bei den AfD Wahlkampfauftakten im Hintergrund sozusagen ganz groß steht, der Osten steht auf, oder Wende 2.0, vollende die Wende, oder auf Wahlplakaten steht Wende für Leipzig und das Bild von 89, wie die Menschen bei den Montagsdemonstrationen auf der Straße sozusagen sind, zu sehen ist. Und da wird sozusagen halt ganz klar damit gespielt, mit dieser Umbruchserfahrung und eigentlich dieser Endlichkeit von Systemen sozusagen, die die Leute im Osten sozusagen erlebt haben. Also sie haben sozusagen ihren eigenen Staat damals gestürzt, die DDR, und jetzt wird sozusagen dazu aufgerufen, diese Wende sozusagen letztendlich gänzlich sozusagen zu vollziehen, indem die AfD sozusagen siegen soll. Und das ist sozusagen eine ganz klare Osterzählung, das ist ein Ostnarrativ, was auch vor allem im Osten sozusagen einschlägt. Ich möchte mal versuchen, anhand von drei Säulen und von drei Säulen sozusagen, warum ich glaube, dass die AfD so erfolgreich ist im Osten, die Ursachen zu benennen. Ich glaube, die drei Punkte sind so ein Stück weit vor allem Demokratie, Transformationsprozess und der Umgang mit Rassismus und menschenfeindlichen Einstellungen vor Ort. Hinsichtlich Demokratie ist es so, dass es im Osten häufig noch so ein Demokratieverständnis aller DDR, würde ich jetzt mal böse sagen, gibt sozusagen, und dass es eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung an den Staat gibt. Also der Staat soll sozusagen alles regeln. Der Staat ist ein Stück weit der Pizza-Lieferdienst vielleicht. Also man bestellt und der liefert, oder man bestellt gar nicht Essen, der soll sich aber gefälligst sozusagen um alles kümmern. Und das führt sozusagen dazu, dass es auch relativ wenig Eigeninitiative und Engagement mitunter gibt, und das zeigt sich zum Beispiel auch darin, dass es sozusagen viel weniger Vereine im Osten gibt, als es im Westen gibt. Hinzu kommt, dass es eine sehr, sehr hohe Unzufriedenheit gibt im Osten, und das hat auch mitunter berechtigte Gründe sozusagen aufgrund von Perspektivlosigkeit in etlichen Landstrichen, die es gibt, aufgrund von einer Nichtrepräsentanz Ostdeutschlands im medialen Diskurs häufig, auch in Führungspositionen etc. Es gibt beispielsweise keinen ostdeutschen Unirektor oder keine ostdeutsche Unirektorin. Es gibt immer noch eine Benachteiligung bei Löhnen und Renten. Zum Beispiel ist es so, dass 300.000 DDR-Frauen, die sich zu DDR-Zeiten scheiden lassen haben, heute immer noch Rentenabzüge kriegen sozusagen dafür und immer noch sich dagegen wehren im Alter mit über 60. Das betrifft aber auch noch ganz andere Sparten wie die Eisenbahner und so weiter. Und dadurch entsteht sozusagen bei vielen auch so ein Stück weit so ein Gefühl, Bürgerin zweiter Klasse zu sein, und eine hohe Unzufriedenheit, und zugleich haben halt viele auch das Gefühl sozusagen, dass es in den letzten Jahrzehnten sozusagen so einen immensen Druck sozusagen gab, sich dem westlichen System sozusagen anzupassen. Genau, und all das führt sozusagen auch dazu, dass es letztendlich eine sehr, sehr hohe Wechselwählerschaft im Osten gibt, zwischen AfD und Linke auch mitunter. Bei der Bundestagswahl 2017 sind zum Beispiel 400.000 Wählerinnen von der AfD zur Linkspartei gewechselt, und bei den letzten Kommunalwahlen und Europawahlen war es auch so, dass mitunter halt sogar auch beides angekreuzt wurde. Und und viele Ostdeutsche, muss man halt auch sagen, wenn man über Demokratie spricht, haben halt schon auch alle Parteien einmal durchgewählt. Also das hören wir auch immer wieder auf den Marktplätzen sozusagen. Wir haben damals die CDU gewählt, wir haben dann die SPD gewählt, wir haben dann die und die und die gewählt sozusagen. Und es hat sich doch aber eigentlich nie was sozusagen verändert. Das ist so ein Stück weit diese Erzählung. Und jetzt ist sozusagen die AfD dran, die sozusagen als Fundamentalopposition im Osten sozusagen bisher noch nichts verbrochen hat in Regierungsverantwortung, und der wird sozusagen jetzt die Chance gegeben, und dafür nimmt man sozusagen sehr, sehr viel und vor allem sehr, sehr viel Rassismus etc. in Kauf. Das andere ist der zweite Punkt, würde ich kurz machen, den Transformationsprozess und damit verbunden eigentlich drei emanzipatorische soziale Niederlagen, die es im Osten gab. Das war einmal im Jahr 1989, wo sozusagen in der Anfangszeit aus emanzipatorischer Sicht sozusagen die Möglichkeit bestand, über einen etlichen Zeitraum sozusagen hinweg dieses 89, was ursprünglich von links begann, möglicherweise auch ja, zum Erfolg sozusagen zu bringen. Also es gab auch etliche Betriebsbesetzungen und man hat sich neu formiert und man hatte Parallelstrukturen gebildet zur DDR-Regierung mit dem runden Tisch. Und da war sozusagen auch relativ viel Hoffnung mit verbunden von linker Seite, und das ist sozusagen gescheitert, auch aus, also sozial auch gescheitert. Das nächste sind dann eigentlich so die Treuhand-Proteste, die genauso groß waren wie die 89-Proteste, bis hin zu Hungerstreiks gingen die sozusagen und fanden auch überregional breit statt, aber auch diese wurden sozusagen ein Stück weit nicht gehört, und die Treuhandpolitik wurde sozusagen fortgesetzt mit dieser massenhaften Entlassung von Arbeiterinnen und Arbeitern im Osten und dann sozusagen nochmal Hartz IV, wo es sozusagen vor Pegida und den Montagsdemonstrationen und nach 89 und den Montagsdemonstrationen war sozusagen Hartz IV, waren die größten Proteste, die es sozusagen im Osten gab, auch Montagsdemonstrationen, und auch die, also völlig anders als im Westen, wo die sozusagen nicht so groß waren im Vergleich, und auch die sind sozusagen ein Stück weit sozusagen nicht gehört worden. Und dieser Transformationsprozess sozusagen mit dem Neoliberalismus führte dann sozusagen letztendlich zu einer massiven Deindustrialisierung im Osten und zu einem Billiglohnstandort Ost. Und man sieht das sozusagen auch heute noch sozusagen, dass damals eine komplette Volkswirtschaft abgewickelt wurde. Und vor allem merkt man das sozusagen, wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt, dass da massiv Biografien gebrochen wurden, soziale Netzwerke zerstört wurden und infolgedessen sozusagen auch eine massive Abwanderung stattfand in Richtung Westen sozusagen, vor allem halt von den Leuten, das passiert eigentlich fast bis zum heutigen Tag sozusagen auch im ländlichen Raum, die gehen sozusagen alle in die Großstadt oder nach Leipzig oder halt nach Westdeutschland, alle die kreativ sind, alle die irgendwie was aus ihrem Leben sozusagen machen können, weil sie halt keine Perspektive so richtig sehen oder halt auch genervt sind davon sozusagen, von dieser Stimmung im ländlichen Raum im Osten, was auch sehr, sehr gut zu verstehen ist. Und die fehlen natürlich dann vor Ort. Genau. Und jetzt hat man sozusagen dieses Phänomen, nachdem sozusagen auch so große soziale Proteste im Osten sozusagen nicht gehört wurden, gibt es jetzt sozusagen eine Debatte über Ostdeutschland, seitdem es Pegida und die AfD sozusagen gibt, weil das sozusagen ein relativ heftiger Ausdruck dessen mitunter sozusagen ist, was hier stattgefunden hat, und auch von den Einstellungen, die die Menschen in sich tragen, und dass da halt auch viel, viel nicht aufgearbeitet wurde. Stichwort so antifaschistischer Staat zu DDR-Zeiten und über Rassismus wurde nicht gesprochen und so. Und aber Fakt ist sozusagen, jetzt wird sozusagen über den Osten gesprochen, wo es Pegida und die AfD gibt, und das ist eigentlich ein fatales Zeichen, dass das erst jetzt passiert. Außerdem ist es noch wichtig, wenn wir über soziale Punkte sprechen, sozusagen, dass die Gewerkschaften im Osten auch deutlich schwächer aufgestellt sind als im Westen. Das sieht man an gewerkschaftlicher Organisierung, und das ist sozusagen auch ein Riesenproblem in Arbeitskämpfen. Ich weiß nicht, ob von euch jemand das Buch Eric Bon gelesen hat und so, wo es sozusagen heißt, dass man Rassismus ja auch gut so in Arbeitskämpfen und sowas gemeinsam sozusagen überwinden kann, wenn man gemeinsam in so Kämpfe eintritt und so weiter. Im Osten wurden aber diese Kämpfe eigentlich sozusagen ewig nicht geführt oder halt sind halt immer gescheitert, und die Gewerkschaften sind sozusagen relativ schwach, und die soziale Frage ist meines Erachtens sozusagen im Osten sehr, sehr drängend aufgrund der sozialen Verwerfungen von Treuhand, Hartz IV und so weiter und so fort, aber es gibt eigentlich keine starke soziale Antwort im Osten darauf, sondern eher so vereinzelte Sachen wie Streiks bei Amazon und so weiter, aber keinen starken Ausdruck der sozialen Frage oder beziehungsweise nicht so stark, wie es möglicherweise bräuchte. Und die dritte Säule, über die ich noch ganz kurz reden wollte, ist der Umgang mit Rassismus und menschenfeindlichen Einstellungen, und der gelingt im Osten unterschiedlich. Und das ist sozusagen interessant. Ost ist sozusagen nicht gleich Ost. Wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, dann schneidet die AfD beispielsweise in Leipzig und in Rostock deutlich schlechter ab, als sie das in Wurzen, in Bautzen, in Dresden und in vielen anderen kleinen und Mittelstädten sozusagen tut. Und das hat was damit zu tun, sozusagen wie die Antwort sozusagen auf Rassismus und menschenfeindliche Einstellungen vor Ort ist. Und das hat eben was mit der Frage nach Zivilgesellschaft zu tun. Häufig gibt es sozusagen, würde ich sagen, Zivilgesellschaft, aber es ist dann möglicherweise rechte Zivilgesellschaft. Ich würde mich aber davor, ich würde davor warnen, sozusagen davon auszugehen, dass es einen rassistischen Konsens gibt, weil dann könnten wir sozusagen relativ schnell und leicht sozusagen gleich aufgeben und müssten gar nicht mehr weitermachen. Ich finde, wir sollten versuchen, wieder Mehrheiten zu gewinnen und insbesondere halt in diese Klein- und Mittelstädte gehen, so wie wann, wenn ich jetzt das gerade tut. Und was auch noch sozusagen interessant ist zum Thema Rassismus, Lucia Muriel hat das letztens gesagt, die hat sowohl in der DDR gewohnt und gelebt, als auch in der BRD, und sie hat das sozusagen so ein bisschen verglichen. Sie kommt aus Ecuador und hat gesagt, der Rassismus äußert sich im Osten laut und krude und im Westen eher subtil. Es gibt ihn sozusagen beiderseits sozusagen, aber im Osten ist er sozusagen deutlich aggressiver. Und damit würde ich erstmal die Analyse ganz kurz beenden. Nachdem jetzt schon sehr umfassend analysiert wurde, möchte ich mich dementsprechend nicht anschließen, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil wann, wenn nicht jetzt, natürlich vor den Landtagswahlen stattfindet, aber wir ganz bewusst, eigentlich es ist keine Kampagne gegen die AfD oder gegen die CDU oder gegen die Menschenfeinde, sondern es ist eine Kampagne für etwas, für Anlässe miteinander sich auszutauschen, für Anlässe sich zu begegnen, für Anlässe sich kennenzulernen. Und was mich jetzt auch gerade noch sehr beschäftigt, worüber ich jetzt mal kurz sprechen möchte, damit ich auch irgendwie gedanklich wieder zu dem zurückkommen kann, was ich eigentlich gerade sagen wollte, nämlich jetzt gerade auch das Zitat, mit dem du jetzt gerade geendet hast, oder mit diesem Bericht, ich habe den Namen jetzt von ihr vergessen, aber Rassismus in der DDR, in der BRD. Ich möchte eine Person von Wann, wenn ich jetzt Saalfeld mal zitieren. Also was für mich auch ein ganz wichtiger Anlass ist, warum ich diese Kampagne großartig finde, auch, dass man Dinge auch voneinander lernen zu dürfen. Ne? Also wir verschiedene AktivistInnen voneinander. Diese Person hat bei unserem Kampagnenauftakt in Leipzig berichtet, es ist jetzt ja nicht so, als ob, andersrum, vor und nach der Wende die rechtsextremen Nazi-Größen sind ja jetzt nicht aus der ehemaligen DDR in die BRD, sondern es ist andersrum passiert. Deswegen finde ich, ist es teilweise, und vor allem, wenn ich mir überlege, was in Cottbus passiert, wo die AfD als stärkste Kraft in die Stadtverwaltung eingezogen ist, das ist ein Schauplatz von einem Verein, der aus einer rechtsextremen, verbotenen Vereinigung hervorgegangen ist, Zukunft Heimat, die regelmäßig im gesamten Bundesgebiet auch mobilisieren. Und deswegen finde ich es, ich finde es extrem wichtig, die Arbeit, die ihr zum Beispiel macht. Ich finde es auch ein großer Gewinn, ich gucke gerade dich an, genau, die jetzt auch Bruch-Ost macht, ne? diesen nicht stattgefundenen Diskurs über die Wende, über die Folgen der Wende, auch auf die Marktplätze zum Beispiel auch zu tragen, indem ihr auch in der Wann, wenn ich jetzt tue, auch teilnehmt. Aber ich finde es tatsächlich, fand ich auch den Titel von dieser Diskussionsveranstaltung so bestechend gewählt, den Osten rechts liegen lassen. Weil ich glaube, was wir vermeiden sollten, ist natürlich eine Analyse, ist wichtig und die brauchen wir auch. Aber wenn man sich anguckt, die extreme Rechte, sowohl bundesweit, europaweit und weltweit, die verharrt nicht in links und rechts, sind deswegen so stark durch diese große, diese Vernetzung, die jetzt schon passiert. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir als emanzipatorisch linkspolitische AktivistInnen das auch tun. Dass wir, weil zum Beispiel, wenn ich überlege, Rassismus ist mir in Ostdeutschland genauso begegnet wie in Süddeutschland oder in West- oder in Ostdeutschland oder in Norddeutschland. Ja, also ich bin auf einem schwäbischen Dorf aufgewachsen, haben Leute mir ins Gesicht gespuckt. Klar, also in Cottbus haben Leute mir einen Hitlergruß auf der Straße gezeigt, auch nicht cool. Aber was ist jetzt besser oder schlechter? Rassismus und Menschenfeindlichkeit, das ist wie so eine, Leiter, die endet, in der Eskalationsleiter, die in der nächsten Galaxis irgendwann endet. Das hat mich jetzt gerade noch, sehr beschäftigt und tausend Gedanken. Verzeihung, ich denke manchmal auch laut, aber jetzt habe ich gerade sehr viele Gedanken. Und natürlich ist es für mich, ich sitze hier als westsozialisierte Person of Color, aber ich sitze natürlich jetzt nicht für mich alleine hier. Ich sitze für diese riesengroße Kampagne hier, die in Sachsen, Brandenburg und Thüringen auch unterwegs ist. Und deswegen sortiere ich mich jetzt gerade. Weil ich könnte jetzt für mich als Sarah Fortun-Heinze ganz viel dazu sagen. Aber ich bin ja hier nicht nur für mich, ich bin ja hier für wann, wenn ich jetzt. So. Und aber um auch wieder auch darauf zurückzukommen, wir wollen mit wann, wenn ich jetzt Orte schaffen, um uns, egal wie die Landtagswahl ausgeht, zu stärken. Und um uns, um eigentlich das, was die extreme Rechte schon seit Jahren teils ungesehen, teils offen auch tut, auch ganz vermehrt zu tun, uns zu vernetzen. Und egal, wie die Landtagswahl ausgeht, also für mich geht es auch, ich finde, bei Wann gehe ich jetzt, geht es auch ganz viel, gerade auch um diesen Punkt nach den Landtagswahlen. Um da ein Netzwerk zu knüpfen, das handlungsfähig ist und tatkräftig, egal wie die Wahl ausgeht, aktiv bleiben und werden kann. Ja, ich dachte, wir sind ja auch hier, um uns ein bisschen zu streiten. Deswegen, weil ich finde diese These von diesem ultrasozial prekären Osten schwierig, weil klar gibt es bundesweite Unterschiede und klar ist es schwierig, aus einer Wendezeit in ökonomische Verhältnisse zu platzen, in denen ja schon das frühe Stadium des Neoliberalismus sich abzeichnet. Indem man sozusagen in Verhältnisse gerät, in denen Arbeit und Kapital immer mehr entfesselt werden und man sozusagen auch mit Arbeitsverhältnissen konfrontiert sind, ist die total weit entfernt sind von denen, die in der DDR wirksam waren. Aber gleichermaßen, finde ich, hat Sachsen da vielleicht in Ostdeutschland auch nochmal einen anderen Stellenwert oder einen anderen Standpunkt, weil in Sachsen sind super viele große Konzerne zu Hause. Da ist Siemens, da ist Bombardier, VW. In Dresden zum Beispiel, Dresden wird immer Saxony Valley genannt, weil da super viel so Mikrochip-Kram produziert wird. Also das ist eigentlich nicht so eine ultra prekäre Ecke. Und ich finde, das klingt manchmal so, als ob das so eine Steppe wäre. Und sozusagen diese ländlichen Gebiete, ja, da gäbe es irgendwie nichts und alle wären sozusagen super krass von Armut betroffen. Und natürlich gibt es Leute, die von Armut betroffen sind, aber ich weigere mich sozusagen, das dann direkt zum Vergleich zu stellen, wie man den zum Beispiel auch mit 1933 dann tun kann. Also dass aus so einer sozialen Prekarität, aus so einer total extremen sozialen Prekarität so automatisch so Nationalismus entsteht und dass man das irgendwie so auch als Legitimierung dazu verwendet. Sorry. I have to bring some experiences. Also, I am not apart from about discussing discussing about what AfD oder Linke oder whatever. I just want to be in the right. I want to be in the right side. That's why I didn't call any war any. Politics part here because I need to be the right side. People need right. That is the first vision. I'm talking about me. It's my first vision. People need right. I will take example when I'm playing rugby. There was some Nazis people. They don't even want to share your team, your colleague, rugby colleague can share ball with you. It was like so, it's the reality. It's a reality. It's like so hard to play with person who don't accept you, who don't accept your color, who don't accept your mentality, where you're coming and what. It's so hard to feel it. Maybe we can just understand. They see it. This liquor had make it what or ADF whatever. For me, I want to be sure that I am staying in the right side. Then my fight is about to stay in the right side. That's what is this this conception that will give me power to continue and to try to find the right way. I'm not going to fight with somebody, but I will fight if I'm easing in my way, in my right way. I'm calling people conscience. That is the reality. It's real. It's real. It's something real. I don't know how to really more explain it. Or I need people to join me to stay the right side. Like I'm going election to support the right side. That is my conception to stay in the right side. Thank you. But what is the right side? What do you understand? The right side is so everyone can understand what's right. Right is right. It's finished. Right is right. Then your mindset, yes, you're right. It's right. That is right. I don't know how to more explain it. You have two ways. One way is bad way and one is a good way. Then I want to stay the good way. That's the right side. It's all. Thank you. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen, die vergeht total schnell. Genau, wir hatten eigentlich noch die Frage, wie wollen wir eigentlich über den Osten reden? Wie schafft man es nicht zu beschönigen, aber auch nicht unterdifferenziert zu sein? Und macht es aus eurer Perspektive überhaupt Sinn, über Ostdeutschland zu reden und vor allem aus dem Westen heraus? Ich fände es schön, da trotzdem ein paar Stimmen zuzuhören, aber vielleicht versuchen wir, oder ihr, euch ein bisschen kurz zu fassen. Wer mag? Kannst du die Frage nochmal vorlegen? Ich habe gerade so viele Gedanken im Kopf. Ja. Wie schafft man es, also wie überhaupt über Rassismus und also über Ostdeutschland reden? Wie schafft man es nicht zu beschönigen, aber auch nicht undifferenziert zu sein? Und macht es überhaupt Sinn, über Ostdeutschland zu reden? Also ich glaube, gerade in Bezug auf ein wie sind wir eigentlich hier gelandet, wo wir gelandet sind? Es ist total wichtig, schon darüber zu reden, aber nicht zu verharren in diesen stark ausdifferenzierten Polen. Und ich glaube, leise denken funktioniert nicht auf Podien, ne? Entweder man gibt das Mikro weiter oder man denkt halt laut. Okay. Also ich habe zum Beispiel gerade drüber nachgedacht, ich habe jetzt ja die ganze Zeit erzählt, okay, warum wenn ich jetzt, ist eine Kampagne in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Es gibt aber auch Personen aus Hamburg, Hannover, aus Köln, die es unterstützen, zum Beispiel bei unserem Social Media Team oder wir haben uns ja über eine Crowdfunding-Kampagne finanziert und haben das. Also bundesweit haben wir das gedacht und ich glaube, genau darum geht's. Also jetzt in der politischen, also da, wo wir jetzt gerade sind an dem Punkt, müssen wir die Dinge zusammen auch denken. Und natürlich in den ostdeutschen, vor allem in den strukturschwächeren Regionen, wo die Leute, die emanzipatorisch, ich sage immer dasselbe, ich finde, es ist auch einfach so, wo die Leute, die emanzipatorische Arbeit machen, die linkspolitisch aktiv sind, wenige sind, genau die Personen brauchen die Unterstützung. Und sei das, wenn Leute irgendwie aus dem ganzen Bundesgebiet sich auf der Wand, wenn ich jetzt Homepage irgendwie eintragen, ich kann jetzt hier eine Schicht in Annaberg-Buchholz machen oder ich kann helfen beim Aufbau in Saalfeld. oder von überall, weil der Grund, warum die Wahlergebnisse so waren, jetzt zum Beispiel bei den Kommunalwahlen in verschiedenen ostdeutschen Orten, und der Grund, warum die Wahl wahrscheinlich, die Landtagswahl wahrscheinlich so sein werden, wie sie sein werden, ist nicht das Problem von Ostdeutschland. Das ist ein bundesweites Problem. Und deswegen müssen wir uns dem auch gemeinsam stellen. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz darauf eingehen. Ich denke auch, dass es sich sozusagen um ein multifaktorielles Bedingungsgefüge handelt. Also wir haben ja vorhin gesagt, es gibt sozusagen globale Entwicklungslinien sozusagen, die wir gerade sehen, wie bei Brasilien und so. Wir haben festgestellt, es gibt ein ostdeutsches Spezifikum, zumindest das, was ich so ein bisschen skizziert hatte, und es gibt definitiv auch ein sächsisches Spezifikum, und Dresden ist vielleicht auch nochmal ganz besonders. Auf jeden Fall, denke ich, müssen wir das halt alles ein Stück weit zusammendenken. Ansonsten denke ich nicht, dass es so ist, oder würde ich sagen, sozusagen, es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen den Worten sozusagen so verstehen und Verständnis dafür haben. Und wenn man sich sozusagen soziale Schieflagen anguckt, die meines Erachtens Realität sind, zumindest historisch, also der Ausverkauf, der sozusagen im Osten stattgefunden hat, und dieser neoliberale Kahlschlag, dieser Wegfall von Arbeitsplätzen etc. so, ich glaube, dass der einmalig war sozusagen, und dass man den ja einfach auch ein Stück weit so, also zumindest analysieren muss und damit einbeziehen muss sozusagen in diese Analyse. Und dass das in den 90er Jahren zu einem Erstarken der Rechten im Osten auch, dass das dazu beigetragen hat, meines Erachtens. Man muss natürlich aufpassen, dass man da jetzt keine Entschuldigung sozusagen dafür findet, das ist klar. Genau, aber meines Erachtens gibt es auf jeden Fall trotzdem diese Realität so ein Stück weit, obwohl es auch viel Industrie in Dresden gibt und so weiter, und obwohl die AfD auch milieuübergreifend von verschiedenen Spektren und nicht nur von sozial Schwächeren gewählt wird, sondern auch von Leuten, die viel Geld haben und so weiter, ist aber diese Analyse trotzdem nicht ganz zu vernachlässigen, und es gibt im Osten meines Erachtens mehr oder ja, auf jeden Fall auch strukturschwache Regionen, genauso wie es die vielleicht im Westen gab, nur diese Strukturschwäche hat sich halt immer so radikal eigentlich vollzogen, also von heute auf morgen, währenddessen sich das, glaube ich, im Westen immer so ein Stück weit angebahnt hat und da auch eine Würdigung sozusagen von Arbeit und so weiter stattfand. Wenn man sich zum Beispiel mal die Braunkohle anguckt, wie da sozusagen diese letzte Ehrung jetzt stattfand vor kurzem, und das vergleicht sozusagen beispielsweise mit dem Leipziger Süden nach der Wende, wo von heute auf morgen Schluss war und sozusagen aus Helden der Arbeit eigentlich Umweltsünder wurden am nächsten Tag. Und ich glaube auch, dass sozusagen verlängerte Werkbänke immer noch Realität sind. Aber ganz kurz, um auf diese Frage einzugehen, sozusagen, was es jetzt braucht, um über Rassismus zu reden. Ich glaube, ich bin eigentlich der Meinung, dass wir grundsätzlich eine kontinuierliche Debatte über die Verfasstheit der Demokratie im Osten brauchen, weil halt die Grundwerte, auf denen die steht, sozusagen nicht so stark sind, und dass es sich da auch nochmal lohnt, 89 anzugucken an basisdemokratische Elemente. Und ansonsten bin ich der Meinung sozusagen, dass wir das vielleicht auch ein bisschen teilen sollten und sagen sollten, vielleicht die Westdeutschen sollten sich mal mehr mit der Geschichte von der sozialen Katastrophe nach dem Mauerfall befassen, und die Ostdeutschen sollten im Gegenzug mehr über Rassismus sprechen. Weil, ich will das vielleicht ganz kurz begründen, weil dieses sozusagen, wie schlecht damals alles gelaufen ist im Osten, möglicherweise nach der Wende, und wie man irgendwie verarscht wurde, wie das ja auch häufig gesagt wird, was auch nicht ganz stimmt, weil es haben bei der Volkskammerwahl 1990 40% diese rasche Wiedervereinigung gewählt, das ist halt auch Teil der Geschichte, aber diese Geschichte sozusagen, wie dann alles gelaufen ist sozusagen, das haben sich die Ostdeutschen schon relativ oft selber erzählt, was aber bisher noch nicht stattgefunden hat, ist, dass der Westen sozusagen sich dafür mal so richtig sozusagen ehrlich interessiert hat für das, was sozusagen in den 90er Jahren eigentlich im Osten geschehen ist. Und ich finde, dafür wäre es an der Zeit, genauso wie es an der Zeit wäre, dass der Osten mal über den Rassismus spricht und nicht immer das so wegwischt, wie du das, glaube ich, vorhin mal so angesprochen hast. When we are looking the Germany history, we can directly try to understand today what happened in East Germany. My view is like people are not really educated, like they are so close. My view is people in East Germany are just close. How? I can say they don't have like open, also they don't have like door, they don't have door open front of them. They just look so far from another people and from the other people. And maybe the politic not really work there. I will just take, like I'm doing every time, just take example. The social system are really down, I will say that. The communication between people and between Auslander and citizen not really exist. They are so close. I don't know how this the politic there try to organize there. I don't know how, but I think it's just like close. It's not really open. That's why people are people reaction are always links. I always links. I will say that. And I found today I was from Berlin. I take train there. It was four places, and I just take my seat. And there was women with some children there. That was their sitting, but they changed place. Like, that's it didn't surprise me. I saw it every day. But the from here, Hamvest, I don't know really the name, the city Hamvest, is another people who came there. It was like fun to be to hear, to call. It was like we are just talking, moving, singing together, and you really directly feel the difference that you change world, you change countries. Like you come from one side to another countries, but it's the same countries. Like I said in the beginning, it's the history can explain us what happened, and yeah, that's my view. I think it's like border. But you have to break this border. I don't know how now. I have some ideas, but I think we have to fight and break this border. Maybe after then everyone will be open, maybe, I don't know. Yeah, that's what I'm gonna say. Thank you. Also auf die Frage, ob über Ostdeutschland gesprochen werden soll, vielleicht außerhalb von Ostdeutschland, ja, auf jeden Fall. Und zwar zuallererst deshalb, weil sich da ja politische und gesellschaftliche Entwicklungen abzeichnen, die auch sozusagen anderen Teilen des Landes drohen. Schließlich sitzt die AfD ja auch schon längst im Bundestag. Also es ist jetzt nicht nur ein spezifisch sächsisches Problem. Und ich glaube, dass man natürlich so schnell wie möglich dahin gehen soll, wo es am schlimmsten ist und wo es sich das beginnt auszubreiten. Also ich glaube, das ist eine ganz pragmatische Antwort auf die Frage. Das heißt aber nicht, dass man, oder sagen wir so, also wir finden so ein Sachsen-Bashing auch immer lustig und wir lachen da auch gerne mit. Aber wir finden, dass man zu diesem Sachsen-Bashing vielleicht noch eine zweite Geschichte dazu erzählen sollte, nämlich die Geschichte von uns. Von den Menschen, die seit der Wende politisch aktiv dort sind und die da Strukturen, nachhaltige Strukturen aufgebaut haben, die es wirklich wert sind, auch den Osten sozusagen zu retten und ihn nicht einfach von der Landkarte zu streichen, wie auch manche das fordern. Genau, und dazu gehört vielleicht auch so ein Teil, Teilantwort auf die zweite Frage, nämlich wie über Rassismus sprechen. Also ich glaube, Erik kann besser über Rassismus sprechen. Ich, oder meine Aufgabe vielleicht als antifaschistische Aktivistin ist, nochmal auf eine andere Ebene zu sprechen zu kommen, nämlich die institutionelle Ebene, die in Sachsen auch nochmal auf verschiedenen Ebenen vielleicht sich zeigt, einmal auf einer oder einmal in der, sozusagen in der Polizei auf so einer alltäglichen Ebene, also ihr wisst, da jagt ja ein Skandal der nächste in der Justiz. Und gleichermaßen, glaube ich, wenn wir über Rassismus sprechen, müssen wir auch immer über eine europäische Grenzpolitik sprechen und nicht nur sozusagen über regionale Fragen, sondern immer über, um das große Ganze, das ja im Endeffekt ganz maßgeblich dazu beigetragen hat, zu der Situation sozusagen, in der wir uns befinden. Wir haben es jetzt kurz nach neun. Was ich noch auf meinem Zettel stehen habe, ist quasi der Blick nach vorn, und zwar mit einem Zitat von Bini Adamczak: Solidarität ist die schönste Beziehung der Welt. Erik ist eingestiegen auch damit, über Solidarität zu sprechen. Und die Frage, die ja auch wir uns alle stellen, ist so: Was können wir tun? Was sind praktische Interventions- und Unterstützungsmöglichkeiten? Ich glaube, da ist schon einiges angesprochen worden. Und genau, ich würde aber jetzt nicht nochmal allen das Wort geben, sondern ich würde gerne das Publikum fragen, ob da Fragen im Raum sind. Genau, was habt ihr mit, bringt ihr mit, welche Gedanken habt ihr, welche Fragen habt ihr auch an die Referentin?